Waren drei Aufnahmen von den Oramix, von der CD von Daphne, mit Musik von Daphne Oram. Oramix, hatte ich gerade erklärt, ist die Maschine, die sie gebaut hat in langjähriger Arbeit, wo sie eigentlich dann später wollte, dass sie unter Einbeziehung der digitalen Technik einfacher oder auch, ja, es war wohl eine große Maschine, dann eben auch nicht mehr so unflexibel einsetzbar wäre. Das hat aber dann nicht mehr geklappt, also ihr ist dann auch die Unterstützung weggebrochen und es gab dann auch eine längere Krankheitsphase, wo sie dann nicht mehr so arbeiten konnte. Auf jeden Fall hat sie sich selbst damals ja in den 50er Jahren entschieden, elektronische Musik zu machen und drei Ergebnisse ihrer damaligen Arbeit haben wir gerade gehört. Es geht jetzt gleich weiter mit einer Aufnahme eines Duos. Das ist Magda Meyers und Tony Buck. Magda Meyers spielt Klavier, hat in Holland studiert bei Wie heißt er nochmal? Micha Mengelberg. Und dann weiter in Berlin und hat auch ein eigenes Festival in Berlin gegründet, Tasten Berliner Klaviertage, in dem es um innovative und zeitgenössische Annäherungen oder Klaviermusik geht. Und sie hat arbeitet zusammen mit verschiedenen Ensembles. Ähnlich ist es bei Tony Buck, der spielt Schlagzeug. Und wir hören jetzt eine Aufnahme, Golden heißt sie, von ihrer CD, die 2007 bei Creative Sources erschienen ist. Ein 10-minütiger Track. Thank you. Condensed Milk war das, ein Track von Helena Garth von der CD With What Remains, 2007 erschienen. Helena Garth ist ja Klangkünstlerin im weitesten Sinn. Sie arbeitet hauptsächlich mit dem Computer, nimmt Samples und Audiofetzen, also ja, aufgenommene O-Töne und bereitet daraus was Neues zusammen, was wir gerade gehört haben. Zum Beispiel Condensed Milk. Davor, nochmal zur Erinnerung, das Duo Magda Meyers und Tony Buck. Es geht jetzt weiter mit Musik von Matthias Sparlinger. Matthias Sparlinger, Komponist, der vor, glaube ich, ein Dreivierteljahr hier in Hamburg eben eine Präsentation gemacht hat, eine Präsentation im Rahmen der Reihe des Verbands für aktuelle Musik Hamburg, seine Musik vorgestellt hat, seine, ja, auch seinen Zugang oder seine Auseinandersetzung mit dem Begriff neue Musik, was eigentlich neue Musik bedeuten muss oder müsste, wenn man ihn den Begriff ernst nimmt. Und darüber hat er in der Präsentation gesprochen. Seine Musik war zu hören letztes Jahr bei den Klangwerktagen, ein Quartett mit vier Flügeln und den dazugehörigen Spielerinnen und Spielern. Ich habe es leider nicht gehört. Und heute jetzt hier jetzt eine Aufnahme, die den Titel hat Aussageverweigerung / Gegendarstellung. Das ist eine Aufnahme aus dem Album Musica Impura, 81 komponiert, 98 aufgenommen von dem Ensemble Recherche, eine Komposition von Matthias Sparlinger, die 13 Minuten lang ist und wir jetzt hören. nach Aussageverweigerung Gegendarstellung einer Komposition von Matthias Sparlinger die letzten 20 Minuten der Klingding-Sendung mit Musik von Jorge Satt. Jorge Satt war im Juni 2009 ebenfalls im Rahmen einer Präsentation des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, auf der Webseite des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg www.vamh.de sind immer aktuelle Musikveranstaltungen zu sehen. Mehr als man eigentlich annehmen könnte, findet in Hamburg statt. Am nächsten Mittwoch ist eine Präsentation zum Beispiel mit Antoine Boischer. Einen Tag später ein Konzert mit ihm in der Kunsthalle. Und das lohnt sich also auf jeden Fall da reinzugucken. Zurück zu Jorge Satt. Er war vor circa 2 Jahren hier in Hamburg, hat eben auch in einer Präsentation seine Musik vorgestellt. Ich habe auch schon wenige Tracks von ihm hier in einer Sendung mal angespielt. Jetzt habe ich wieder einige neue von seiner Webseite runterladen können, bekommen können. Er hat so eine Webseite bei Last.fm, wo eben freie Tracks zu finden sind, und davon jetzt gleich der erste, Transparencias, und danach Alma Mula. Man hört schon an den Namen, er ist spanisch sprechend, lebt in Argentinien und ist dort Professor für Musikkomposition und arbeitet hauptsächlich mit der Verbindung von Elektronik und Realtime musikalischen Möglichkeiten, und davon jetzt also 2 Stücke, Transparencias, 7 Minuten 50 Sekunden, und El Alma Mula, 7 Minuten 20 ebenfalls. Thank you. Ja, nach den zwei Tracks, der letzte war El Alma Mula von Jorge Satt komponiert. Ich weiß nicht, wer ihn gespielt hat. Noch ein letzter Track in der heutigen Klingling-Sendung, und zwar Hyper Rock. Der ist 10 Minuten lang und der wird wahrscheinlich nicht ganz ausgespielt werden. Electronic Jam ist hier schon am Start und wird gleich auflegen. Ich verabschiede mich schon von meinen Hörerinnen und Hörern. Die nächste Sendung wird am 18. November sein, wieder 22 bis 0 Uhr. Informationen über die Klingding-Sendung gibt es im Internet unter www.hierundan mit einem R und einem D.de/klingding.html und angenehmes und weiter anregendes Hören bei Electronic Jam. Ich verabschiede mich. Tschüss. Thank you.